Liebe Volksgenossen, wenn man den Dingen klar ins Auge schauen will, dann muss man erkennen, dass in den letzten 14 Jahren im deutschen Volk und insbesondere im deutschen Handel ein furchtbarer Schaden angerichtet worden ist. Nach dem Kriege ergossen sich die Heuschreckenschwärme der Ostjuden über das deutsche Land. Sie trugen ihren zersetzenden Einfluss in die Kreise des deutschen Handels. Aber keineswegs nur in den Handel trugen sie ihren raffenden Geist. Sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, nisteten sich im Theaterwesen ein, verunstalteten die Wissenschaft an den Hochschulen, verunglimpften die deutsche Kunst, machten sich die deutsche Presse hörig, zerstörten das deutsche Rechtsleben und vernichteten unsere Ehrauffassung, vergifteten den Geist der deutschen Wirtschaft, schufen das Glücksrittertum in der Industrie, beuteten den Bauer und Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel herab. Auf allen Lebensgebieten des deutschen Volkes zerschlugen sie überall die Sitte und das deutsche Wesen durch ihren raffenden, spekulationslüsternen Geist der Verantwortungslosigkeit. Kann man darum behaupten, es gebe keine deutsche Kunst, es lebte keine deutsche Wissenschaft, es wäre kein deutsches Ehrgefühl vorhanden, es gebe keine pflichtbewusste deutsche Wirtschaft oder keinen ehrlichen und redlich schaffenden deutschen Handel? Nein, das kann kein Mensch der Welt behaupten. Wie es Kunst und Wissenschaft und ein Rechtsleben im deutschen Volke gibt, die auf eine lange Entwicklung zurückblicken, so gibt es einen deutschen Handel, der auf einer jahrtausendealten, stolzen Tradition aufgebaut ist, der eng verbunden ist mit der stolzen deutschen Geschichte und in dessen urdeutschem Wesen die höchsten Tugenden des deutschen Volkes eine Heimstätte haben. Ehrgefühl, Wagemut, Opferbereitschaft, Rechtlichkeit und deutsche Sitte.